wie mir die Ärzte am 30. mitteilten, war es nur eine Scheinschwangerschaft. Eva aber glaubt an einen Abortus. Gerade nun, da ich wirklich keine Zeit, die diese junge Frau nun braucht, habe, muss ich sie so allein lassen. Der Mann, der die Hitler-Tagebücher verkaufte. Nach kurzem Studium in Dresden flieht der junge DDR-Bürger Konrad Kujau im Jahre 1957 aus Ost hinüber nach Westdeutschland. Eine Laufbahn als Kunstmaler anstrebend, stellt der erhoffte Erfolg sich jedoch nicht ein. Zum Broterwerb arbeitet er daher in der Gastronomie, der Gebäudereinigung und auf einem Campingplatz. Einträglich ist all dies nicht. Erst als er den Handel mit Militaria, Liebhaberstücken aus dem Militär- und Soldatenwesen, beginnt, verfügt er über ein relativ gesichertes Auskommen. Der Militaria-Handel ist ein Markt, auf dem sich neben Kriegsnarren auch ewig Gestrige und alte Nationalsozialisten tummeln. Eine spezielle Welt, in der von Pistolen über Stahlhelme, Standartenfahnen, Reservistenkrügen, Orden, Fotos, Zigarettendosen, Monokel und Uniformen bis zum Geländewagen alles von Interesse ist, wenn es nur aus Militärbeständen stammt. Konrad Kujau stellt bald fest, dass viele Sammler dieser Kriegsdevotionalien auch lebhaftes Interesse an Schlachtengemälden zeigen. Da er ein geschickter Maler und besonders begabt darin ist, die Stile anderer Künstler zu kopieren, fertigt er die gefragten Bilder selbst an und verkauft sie als Originale eines bisher weitgehend unbekannten Kunstmalers aus besagter Epoche. Der Name dieses Malers steht als Signatur auf den Bildern. Kujau. Das ist sein eigener Name, den in Militaria-Kreisen jedoch niemand kennt. Hier nennt er sich seit je Konrad Fischer. Eine Gefahr, der Schwindel mit den gefälschten Gemälden könnte auffliegen, besteht daher nicht. Konrad Kujau alias Fischer ist aber nicht nur ein begabter Maler. Ebenso geschickt versteht er sich auf die täuschend echte Nachahmung von Handschriften. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis er seine Angebotspalette entsprechend erweitert. Denn Schriftstücke bekannter Persönlichkeiten aus der Nazizeit sind besonders einträglich. Eine handschriftliche Notiz hier, eine Anweisung inklusive Unterschrift da, ein Telegrammtext dort. Auch wenn es sich dabei um nichts weiter als militärische Marginalien handelt, lernt Kujau alias Fischer im Jahre 1974 einen Mann kennen, der ihm all das mit wachsender Begeisterung abkauft. Da der Sammler reich ist, entwickelt Kujau schnell eine enge Geschäftsbeziehung zu ihm, denn er kauft einfach alles. Dem Fälscher bleibt dabei nicht verborgen, wie wenig Sachkenntnis dieser Einfallspinsel bei all seiner Sammelwut hat, und wagt einen Coup der besonderen Art. Fischer lässt wissen, er könne möglicherweise Originalhandschriften von Adolf Hitler besorgen. Der Sammler ist begeistert und will sie unbedingt haben. Die Nachahmung der Handschrift Hitlers fällt Kujau nicht schwer. Im Gegenteil. Bald schreibt er sie fast ebenso souverän und flüssig wie seine eigene. An Reichsverweser Horthy. Ehrenwerte Durchlaucht, bitte ich, anlässlich des Jahreswechsels meine aufrichtigen Glückwünsche entgegenzunehmen. Volkes besten Wünsche für das weitere Gedeihen der befreundeten ungarischen Nation. Berlin, den 1. Januar 1904. Adolf Hitler. Zunächst sparsam, dann in kürzer werdenden Abständen produziert er wachsende Mengen solcher Schriftstücke. Wenig später bezieht er auch das frühe künstlerische Werk des Diktators in sein eigenes Schaffen ein. Aquarelle, Grafiken, Gedichte, alles echte Hitlers. Jedes Exemplar macht den reichen Sammler glücklicher und gieriger. Sein Militarierhändler, der famose Herr Fischer, scheint auf eine sehr ergiebige Quelle gestoßen zu sein, und er will so viel wie möglich davon in seinen Besitz bringen. Dass die Schriftstücke, Skizzen und Aquarelle falsch sein könnten, dieser Gedanke liegt ihm fern. Denn Herr Fischer liefert ja nicht nur die sensationellen Funde, sondern fast immer auch Begleitschreiben und Zertifikate, die ihre Echtheit eindeutig belegen. Manuskript der ersten Seite des Völkischen Beobachters vom 14. März 1938, verfasst vom Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Als der Führer das Manuskript des Schriftleiters des Völkischen Beobachters las, musste er seine Unzufriedenheit äußern, da die Meldungen den welthistorischen Ereignissen nicht gerecht waren und so auch nicht richtig erfasst. Sofort begab sich der Führer an das Stehpult, verfasste und gestaltete die erste Seite selbst. 15 handgeschriebene Seiten, Heil Hitler, gezeichnet Hummel. Dr. Hummel war ein führender Mitarbeiter der Reichsleitung. Seine Unterschrift zu fälschen ist für Konrad Kujau kein Problem. Das Ganze auf Papier mit nachgemachter Kopfzeile der NSDAP-Reichsleitung zu tippen auch nicht. Um den Eindruck der Echtheit zusätzlich zu untermauern, wird das Blatt mit Kaffee oder Tee behandelt. Das lässt es abgenutzt aussehen, also glaubhaft alt und historisch. Allerletzte mögliche Zweifel werden ausgeräumt durch die Tatsache, dass die Anmerkungen Dr. Hummels kommentiert und gegengezeichnet sind von einer zweiten Person aus dem NSDAP-Führungskader. Nationalsozialistisch-historisches Schriftgut. Gezeichnet Buhler, Reichsleitung. Zertifikate dieser Art fertigt Kujau reihenweise an, gleich im Anschluss an die Fälschungen, die im Laufe der Zeit sowohl zahlreicher wie auch abenteuerlicher werden. Mit der Zeit offeriert er dem Sammler geradezu Unglaubliches von des Führers Hand. Eine Mappe mit 28 Zeichnungen aus dem Jahre 1908, 4 Entwürfe für Parteiabzeichen und Hoheitsadler, Entwürfe für SS-Mützen und SS-Runen inklusive Begleitschreiben an Himmler, 10 Ausbildungsschriften Melder am Feind, handschriftlich, Ölbild Frühlingsstrauß am Fenster, Entwurf der Fahne des neuen Deutschland. Alles von der Hand Hitlers gezeichnet und gemalt. Und Konrad Kujau lässt seiner Fantasie weiter freien Lauf. Hitler hat neben seinem malenden und zeichnenden Werk, wie die immer zahlreicher werdenden Dokumente belegen, auch Gedichte verfasst. Der Sammler kauft sie. Dazu Schreiben Hitlers an seine Mutter und an seine Schwester Paula, an Himmler und Röhm, Anerkennungsschreiben an seine engsten Mitarbeiter, Entwürfe für Reden, Artikel, Erlasse, Anordnungen und Manuskripte, darunter das Buch des Deutschtums. Kujau fertigt an, was immer sich zu erfinden oder abzuschreiben lohnt, und liefert inklusive Echtheitszertifikat. Manuskript zur Einleitung des dritten Bandes zu Adolf Hitlers Mein Kampf. Vom Führer verfasst im Jahre 1933. 21 handgeschriebene Seiten, Heil Hitler, gezeichnet Hummel. Den unschätzbaren Wert, den dieses Manuskript darstellt, bitte ich dieses unter Verschluss zu halten und nur auf meine oder des Führers Weisung Einsicht zu gewähren. Gezeichnet Buhler, Reichsleitung.